ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم من بعد، لو أنت فرارش دويتش und wir machen heute weiter mit Subul al-Salam inshallah. Wir machen nicht Riyad al-Salihin, sondern wir machen Subul al-Salam. Und wir waren bei Hadith 685, der Unterricht auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum, سنكمل في كتاب الحج من Subul al-Salam. Al-Hadith al-Khamis wa al-Thamanin ba'd al-Sitmiyah wa an Huzaymah ibn Thabit. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه لحظة يا أخوة، لا احنا وصلنا، لا شو اللي هناك بغنب حديث زي بن هندت وحديث خزيم بن ثابت هم بيشون لنا. الحديث رقم 700. وعن عروة ابن مضرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وهو في صحيح الترمذي. بارك الله فيكم. عروة ابن مدرس أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني جمعا يعني مزدلف فقال الله من جبل طي فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي وفي لفظ فرسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل من حج. ثم ذكر الحديث قال رسول الله من شهد صلاتنا يعني صلاة الصبح بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فيه دلالة على أنه لا يتم الحج إلا بشهود صلاة الصبح بمزدلفة والوقوف بها حتى يدفع الإمام وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو نهار. ودل الحديث على أنه من وقف بعرفة ولو ساعة ولو شيء قليل بليل أو بنهار فقد فيكفيه ذلك. قضى تفثه أي قضى المناسك وقيل إذهاب الشعر. طبعا بارك الله فيكم، هنا اختلف أهل العلم في مسألة صلاة الصبح بمزدلف، فمنهم من قال أن هذا إخبار وهذا ما فيه شرطية، ومنهم من قال لا هو شرط، ومن أهل العلم من قال أي فلا حج كامل الفضيلة، يعني فلا حج من لم يدرك جمعا فلا حج له، أو قوله الحج عرفة هذا هو الفضيلة، ولكن الدليل بارك الله فيكم مع العلماء الذين قالوا أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج وصلاة الصبح في مزدلفة لغير المعذور، وهو قول ابن عباس رضوان الله عليه أن صلاة الصبح وفي المزدلفة ركن كعرفة، من لم يدرك جمع هي المزدلفة فلا حج له، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الصحيح. طبعا بعض العلم قالوا لا واستدلوا على ذلك بحديث، ولكن هذا الحديث بارك الله فيكم سيأتي فيما بعد بإذن الله تعالى. عروة ابن ابني عروة ابن مدرس زاكته ده بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته ذا أنزا جيبيت مت جيبيت هات هي وانده ماينت مت هي مزدلفة فماينت مزدلفة und wer sich hier aufgehalten hat in Muzdalifa, bis wir Muzdalifa verlassen, und wer in Arafah eine Weile vom Tag oder von Nacht sich aufgehalten hat, dann hat er sein Hajj vollständig gemacht und er hat seine Rituale durchgeführt. Das Hadith wurde von den fünf überliefert, Tirmidhi hat das als sahih eingestuft und Ibn Khuzaymah auch. Barakallahu fikum, dieses Hadith hat eine Geschichte, und zwar Urwa ibn Mudarris kam zum Propheten Muhammad, der sagte, ich habe keinen Berg verlassen und kein sozusagen Tal verlassen, dass ich so schnell zu dir gekommen bin. Also über Tälern und so, der war müde auch und sein Pferd war müde, damit er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erreicht. Und er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Muzdalifa erreicht. Dann sagte er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Prophet, habe ich Hajj oder nicht? Ist mein Hajj gültig? Man könnte sagen auch, ist mein Hajj vollständig oder nicht? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer mit uns hier in Muzdalifa sich aufgehalten hat und er hat das Frühgebet mit uns gebetet, wer in Arafah eine Weile vom Tag oder von der Nacht sich aufgehalten hat, dann hat er sein Hajj vollständig oder gültig gemacht. Die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten bezüglich Frühgebet in Muzdalifa getroffen. Einige sagen, Frühgebet in Muzdalifa ist eine Pflicht. Andere sagen, Frühgebet in Muzdalifa ist eine Säule von Hajj. Also wenn man Frühgebet in Muzdalifa nicht gebetet hat, dann hat man kein Hajj. Hajj ist ungültig. Andere sagen, das heißt, Hajj ist unvollständig bezüglich Lohn. Also der Lohn ist nicht vollständig. Aber richtig, wie der Beweis ist, wer imstande ist, in Muzdalifa Frühgebet zu beten, und der macht das nicht, dann hatte kein Hajj, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich in Muzdalifa nicht aufgehalten hat, hat kein Hajj. Hat kein Hajj. Und das ist das gleiche Säule wie Arafah. Und Arafah, man braucht nicht die ganze Zeit dort dabei zu sein, sondern auch wenn man eine Weile vom Tag oder in der Nacht sich aufgehalten hat. Das heißt, aber wie ist das mit den Leuten, die entschuldigt sind? Wie zum Beispiel die alten Männer, die Kranken, die Leute, die für die Pilger zuständig sind, dann sie alles vorbereiten. Diese Leute, die sind entschuldigt vom Gebet in Muzdalifa. Und das ist der Beweis, dass das Gebet in Muzdalifa eigentlich eine Säule ist. Weil diese entschuldigt sind. Und Entschuldigung ist etwas, was Pflicht ist. Allah Ta'ala ala. Wa an Umar رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري على ماذا نتكلم أيضا على مزدلفة إن بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مزدلفة بات أول شيء في الليل صلى المغرب والعشاء في مزدلفة ثم بات في مزدلفة فاستيقظ صلى صلاة الصبح صلوات الله وسلامه عليه وثم بقي هناك حتى أسفر جدا ما من أسفر جدا يعني ما كانت الشمس قد طلعت بعد ثم أفاض إلى رجع إلى منى فحتى يرم فهنا قبل طلوع الشمس كان المشركون ما يفعلوا ذلك كانوا ينتظروا حتى تطلع الشمس ثم يفيضون فخالفهم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بارك الله فيكم عمر هاتي بريفت دي محمد صلى الله عليه وسلم زاكت دي قدسن دينا هابن Havel Muzdelife nicht verlassen, bis die Sonne aufgegangen ist. Oder war. Und sie haben gesagt, Ashrik Thabir. Thabir ist ein Berg. Und Ashrik Thabir, das wird, wenn die Sonne erscheint. Von Richtung dieses Berges. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. hat das widersprochen. Und er hat Muzdalifa verlassen, bevor die Sonne aufgegangen war. Das war Al-Bukhari, das Hadith. Das hat mit Muzdalifa zu tun. Wir haben das erklärt. Wenn man Hajj macht, wenn man pilgert, dann ist man am Tag vom 9. Dhul-Hijjah in Arafah, bis die Sonne untergeht. Danach kehrt man zurück nach Muzdalifa. Man bleibt dort in Muzdalifa und man übernachtet in Muzdalifa. Und dann früh, was hat der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht? Er ist aufgestanden, er hat Frühgebet gebetet und er hat gewartet, Bittgebet gemacht, bis der Himmel hell war. Aber die Sonne war noch nicht aufgegangen und er hat Muzdalifa verlassen in Richtung Mina. Die Götzendiener, die Leute von Quraysh und die anderen, sie haben gewartet, bis die Sonne aufgegangen ist und nach Sonnenaufgang haben sie Muzdalifa verlassen. Der Prophet s.a.w. hat das widersprochen. Weil das mit ihren Götzendienerei zu tun gehabt hat. Und der Prophet hat das anders gemacht, damit er zeigt, dass das, was der Prophet s.a.w. macht, gültig ist und maßgebend ist und nicht, was diese Leute davor gemacht haben. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى وصل إلى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وهي الأقرب إلى مكة فرماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات جعل البيت عن يساره وجعل منها عن يمينه ورماها النبي صلى الله عليه وسلم فالتلبية كان يلبي إلى أن وصل إلى هناك وللأسف اليوم نحن نجد كثير من المسلمين هو يرمي يلبي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية هناك فحول ولا قوة إلا بالله بارك الله فيكم ابن عباس وأسامة بن زيد هذا إبليث dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer labbaik allahumma labbaik gesagt hat, bis er den großen Wurf von Al-Aqaba geworfen hat mit sieben Steinen und das bei Al-Bukhari. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Muzdalifa verlassen und er ist in Richtung Mina und er kam zum großen Wurf, das heißt Al-Aqaba und das ist das nächste zu Mekka. Der Prophet hat Mekka auf seine Linken getan und Mina auf seiner Rechten und er hat sieben Steine geworfen. Bevor er mit den Steinenwurf angefangen hat, er hat nicht mehr Labbaik Allahumma Labbaik gesagt. Das sind jetzt, man sagt ja, warum, das ist detailliert jetzt. Wir haben früher in den anderen Unterrichten allgemein erzählt, wie der Prophet Muhammad s.a.w. Hajj gemacht hat. Und jetzt kommen die detaillierten Beweise für jeden Schritt, was der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht hat. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى العقبة جعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه ورمى بسبع حصيات وقال هذا مقام نزلت في البقرة لماذا البقرة؟ لأن البقرة فيها شرح الحج في سورة البقرة بارك الله فيكم عبد الله بن مسعود في بليفة دست القفيت محمد صلى الله عليه وسلم مكة أو زانا لنكن زايتة قتانها منا أو زانا غيشتن und er hat den großen Wurf von Al-Aqab mit sieben Steinen beworfen und er sagte das ist der Platz an dem Al-Baqara offenbart worden ist. Das, warum? Weil in Surat al-Baqarah, das ist bei al-Bukhari Muslim das Hadith, weil in Surat al-Baqarah die Erklärung für die Rituale von al-Hajj sind. Das heißt, in Surat al-Baqarah findet man alles dort über al-Hajj. Und diese, dass man Mina auf der linken, Entschuldigung, Mekka auf der linken und Mina auf der rechten tut, während des großen Wurfes von Al-Aqaba, das ist eine beliebte oder empfehlenswerte Handlung. Das ist keine Pflichthandlung. Aber wenn man mehr Ajr haben möchte, mehr Lohn haben möchte, dann sollte man dem Propheten Muhammad s.a.w. folgen. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم تبعون في اليوم العاشر يرمي الحاج في اليوم العاشر يرمي الحاج جمرة العقبة متى يرميها بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس وعنده وقت إلى ثاني يوم الفجر للرمي ففي اليوم العاشر النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى يعني بعد طلوع الشمس أما في الأيام الأخرى اللي هو اليوم الـ 11 والـ 12 والـ 13 فكان يرميها بعد الزوال يعني وقت الظهر وليس قبلها وعندك من وقت الظهر إلى ثاني يوم الفجر حتى ترمي وقت مفتوح أما هذه الأمور اليوم اللي نسمعها أنه يرمي الناس حتى قبل الزوال فهذا خلاف السنة قول والله للكذا لا في عندهم طيب يرموا في الليل أحسن في الليل وقت وعندهم من الظهور إلى ثاني يوم الفجر فما في داعي يعني إنسان يخالف السنة من أجل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله بارك الله فيكم جابر رضوان الله عليه überliefert dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Wurf vom Tag des Schlachtens von Yawm al-Nahr Opferschlachten er hat den Wurf nach Sonnenaufgang in der Zeit wo die Sonne hoch war Duha beworfen hat und in den anderen Tagen als die Sonne den Lot des Himmels verlassen hat das wird in der Zeit von Duhr das sind eigentlich Muslim das heißt Am 10. von der Hijja wirft man den großen Wurf mit 7 Steinen nach Sonnenaufgang. Am 11., 12., 13. wirft man 3 Würfe, den kleinen und größeren, je mit 7 Steinen, je mit 7 Steinen. Aber wann? In der Zeit von Dhuhr fängt das an und da hat man Zeit bis Fajr vom nächsten Tag. Da hat man so viel Zeit. 2/3 des Tages und der Nacht hat man noch Zeit zu werfen. Heutzutage, manche sagen, ja, man kann auch früh, vor Dhuhr Zeit, bevor die Sonne Lot des Himmels verlassen hat, werfen. Eigentlich, das ist nicht die Sunna. Sagt man ja, um Erleichterung. Erleichterung, man hat doch in der Nacht die Zeit auch zu werfen. Deshalb richtig ist, dass man, barakallahu fikum, nach Al-Zawal wirft. Und wenn das so viele Leute sind, da sollte man warten, 3-4 Stunden, 5 Stunden, 10 Stunden kann man warten. Und dann in der Nacht werfen gehen. Und da gibt es niemanden in der Nacht. Und erfahrungsgemäß haben wir gesehen, auch viele Leute wollen so schnell machen. فقال الله سبحانه وتعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ابن عمر كان يفعل ذلك لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الأمر انتبه يسهل أن يطلب السهل من الأرض ذلك الزمان كان جبل كان جبل، لذلك قال من بطن الوادي، لأنه كان الجمرة جمرة العقبة كلها جبل، ما كان يستطيع يرمي من عند الجبل، وكانت الأرض وعرة. الآن الله سبحانه وتعالى يسر لنا الأمور، شوفوا الجسور هذه الكبيرة، الجسور هذه الكبيرة التي صنعت، والشوارع العريضة، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان العاملين عليها، واللي تبرع فيها واللي عمل، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. فبارك الله فيكم، انتبهوا هنا. لما كان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم، شلون يرمي؟ يأتي الأولى، هاي الجمرة، فخلينا نقول واحدة هنا، اثنين، ثلاثة، يأتي الأولى فيرميها، ثم يأخذ يمينا، يمينها، يروح يعبرها ويذهب إلى اليمين، فيستقبل القبلة، قبلة صارت هنا، يستقبلها، فيرفع يديه ويدعو، يدعو، ثم يكمل يرمي الثانية، ثم يأخذ يسارا، يروح يسار ويستقبل القبلة ويدعو، ثم يكمل فيجعل، يصل الثالثة، ثم يجعل البيت عن يساره، مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، ويرمي الثالثة، ثم لا يقف للدعاء، وعند كل حصية يرميها يقول الله أكبر. بعد العقبة ما في دعاء. طبعا اليوم مشي الحالة، بارك الله فيكم. بس حديث عن ابن عمر رضي الله عليه، هاد ستون متى آتون فايز ديمان دي دي شتاينه ورفت und was man danach sagt oder wie man mit Gebet macht. Schaut mal, ابن عمر sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat die kleineren Wurf. الدنيا هي im Hadith bedeutet die nähere zu Mina. Der hat das mit sieben Steinen beworfen صلى الله عليه وسلم. Und er hat bei jedem Stein Allahu Akbar gesagt. Dann ist er nach vorne gegangen und er hat den Tal genommen, nicht den Berg, den Tal genommen. Und der hat dann die Hände gehoben und er hat Bittgebet gemacht. Dann ist er weitergelaufen bis zum zweiten Wurf, den mittleren. Er hat dort auch geworfen, dann hat er links davon genommen. Das erste rechts, das zweite links. Der hat links genommen. Und er hat seine Hände gehoben und er hat die Richtung von Qibla genommen und er hat Bittgebet gemacht. Dann ist er weitergegangen zum dritten Wurf, zum Al-Aqaba. Und er hat das von Talseite, nicht von Bergseite, von Talseite, das heißt Mekka links und Mina rechts. Und er hat das mit sieben Steinen beworfen. Dann ist er weggegangen, ohne zu stehen, ohne Bittgebet zu machen. So habe ich den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gesehen, so sagte Ibn Umar. Das Hadith ist bei Al-Bukhari. Und das hat Barakallahu fi, wie man das genau macht. Das heißt, nochmal, man kommt, der Wurf ist da vor dir. Du wirfst den Wurf, dann gehst du einen Wurf vorbei, rechts. Und später gehst du, machst du die Hände nach oben, machst du Bittgebet, wie lange du willst. Dann gehst du weiter zum zweiten Wurf. Du wirfst diese Steine mit jedem Stein Allahu Akbar und dann läufst du links davon und du nimmst einen Platz und du machst Bittgebet. Und dann läufst du weiter bis zum dritten Wurf. Tust du Mekka auf der linken, Mina auf der rechten, wirfst du diesen Stein und dann gehst du weg. Du machst kein Bittgebet. Oder du hebst nicht die Hände mehr. Nein, nach dem dritten Wurf. أي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. بارك الله فيكم. هذا الحديث في مسألة الحلق والتقصير، ففي الحج إما حلق أو تقصير، ولكن الحلق أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قالوا والمقصرين، قالوا المقصر. هذا بالنسبة للرجال في تحليق، أما للنساء ما في تحليق، يعني حلق الرأس. والتحليق يعني أنه يحلق الرأس كله، والتقصير كذلك يعم الرأس بالتقصير، وليس كما يفعل اليوم بعضنا، ها هذا لا اسم تحليق ولا اسم تقصير. المرأة سيأتي. المرأة بس تأخذ شيء من ضفيرتها خلص. تستطيع واحدة أخرى تقسمها؟ ما عليش حاجة. هذا طبعا هذا هذا ولا تدفع هذا ولك يا زوج، لأنه يقول لك شلون تقص له. لا في بعض قالوا يا شيخ هذه كانت قدمي، قالوا هذه فترة قصيرة على كل يعني الهدي هو دفع مبلغ ما عندك مشكلة، ولكن الأصل الأصل أن أن أن أن تقصر لنفسها أولا ثم لغيرها، يعني المرأة تقصر لنفسها ثم لغيرها وهذا صحيح، والرجل كذلك نفس الشيء، أول شيء يحلق هو ثم يحلق لغيره وليس العكس، لأنه الإنسان يبدأ في العبادة في مثل هذه العبادات بنفسه. أفرض أنه حلق لواحدة، هو حلق لواحد ومات قبل أن يحلق، فيكون ذكي الإنسان، أول شيء أنت ثم غيرك في العبادة. بارك الله فيكم. حديث ابن هندل سكس ابن عمر أوخ هاتك زاكتي بخوفيك محمد صلى الله عليه وسلم زاكتي ميرجى الله سبحانه وتعالى دمينيجن دي هذا فول رزيت هابن بان هرسيكايت شنكن ده هات دست dreimal gesagt. Dann hat man ihm gesagt, und was ist mit den Leuten, die die Haare nur kürzer machen? Er hat gesagt, auch möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Barmherzigkeit schenken. Deshalb, barakallahu fikum, es ist besser für die Männer, dass sie die Haare vollständig rasieren. Vollständig! Nicht Irokese, vollständig rasieren. Das ist besser in Hajj. Wenn sie das nicht machen und die wollen nur kürzer machen, dann die ganze, die alle Haare und nicht wie manche Leute, die nehmen ein Stück rechts, ein Stück links, ein Stück hinten, ein Stück vorne und denken sie, das ist vorbei. Nein, wir sind keine Frauen. Die Frau nimmt ein bisschen von ihr Zopf, Zentimeter und die schneidet das. Aber die Männer, die ganzen Haare, müssen entweder vollständig rasiert werden oder kürzer gemacht werden in Al-Hajj. Und das haben wir auch schon, barakallahu fikum, erklärt. Der Bruder sagte, darf man für die anderen das machen? Ja, man darf für die anderen das machen, aber man fängt erstmal bei sich selbst an. Warum? Bei sich selbst anfangen? Pass auf, warum? Es kann sein, dass du jetzt bei einem anderen machst und du hast bei dir noch nicht getan und du stirbst. Dann ist dein Hajj noch nicht vollständig, aber bei ihm ja. Deshalb sei schlau. Erstmal mach bei dir vollständig, dann bei den anderen. Das sollte man sich überlegen. In Ibadah fängt man bei sich selbst an. Nicht erstmal bei den anderen. Du machst erstmal dein Ibadah, dein Gottesdienst zu Ende, dann fängst du bei den anderen. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. طيب نقف هنا إن شاء الله لأن الوقت صار. اليوم كم؟ 6-7. نعم. طيب wir stoppen hier. Barakallahu fikum. Bei Hadith 706. Morgen machen wir auch Subul Salam weiter. Morgen machen wir Subul Salam weiter. Barakallahu fikum. Ich hoffe natürlich, dass wir bald zu Ende kommen. Weil wenn wir Subul Salam dann diese Hadithe zu Ende führen, morgen versuchen wir auch vielleicht 7 oder 8 Hadithe das ja, zu erklären. Dann bleiben 5 oder 6 Hadithe. Und wenn wir fertig sind, barakallahu fikum, dann haben wir die 5 Säulen des Islam zu Ende geführt. Dann fangen wir mit dem Buch von Al-Biyu', vom Buch von Kauf und Verkauf und Handel, und dann kommt die Rede über, das ist interessant auch, weil wir dann zum Beispiel über bestimmte Themen, Riba, über Wuchar, Zinsen, diese Käufe, was wir hier haben, Kauf mit Zinsen oder mit Raten und sowas, das werden wir alles im Buch von Al-Biyu' bi-Idhni ta'ala erklären. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Wenn ich Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich was Falsches oder Schlechtes gesagt habe von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Die Admin, die können ein paar Fragen sammeln bis maximal 23 Uhr bis 23 Uhr, dann keine Fragen mehr sammeln. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha ha ha.